trotzdem, du willst rappen, doch bist du exakt dieser J-A-M-E-S. Du hast keine gute Bewertung, aber den positiven AIDS-Test. Du schwuchtelig, trenn deinen Kopf ab, blockierst du meine Rohleben. Du gehst trainieren, doch kannst nicht mal das Mic richtig hochheben. Das Festivalbänder an und ich bastel daraus einen Strick. Dann bist du nicht down in der Booth, sondern an der Decke am Baumeln. Bitch, ey, du bist 14 und rappst, dafür ist es ja auch gut und so. Doch interessiert mich halt nicht, du rappst trotzdem wie ein Hurensohn. Willst Feedback, ich sag, das ist halt einfach nicht so meins. Das bedeutet, ich bin freundlich und mein damit, du bist scheiße. Halt die Fresse, du bist peinlich, Nigga, keiner feiert deine Mucke. Es gibt kein Battle, denn du bist nicht mehr als eine dumme Schmute. Pack die Kettensäge aus und ruf deine Crew mit, kommt her, Bitches, und zerschneid dir deine Arme mit deinen eigenen Konzerttickets. Deine Texte sind wack, ich drück dir einen Stempel ins Gesicht, auf dem steht, du wurdest offiziell von James Jenkins zerfickt. Dir läuft eine Träne die Wange hinunter, während du dir Drogen wirfst und in Depressionen siehst, weil Fortunes Album verschoben wird und du sagst, ich werde von deinen Türken klein gefickt. Wir haben keinen Sex vor der Ehe und heiraten werde ich nicht, doch ich bin deine dumme Bitch mit deiner Ladung Methadon und gegen die Verzweiflung siehst du um Rat im Goffee, Mini-Forum nutzen von Firma Taschengeld, was du schmockst an Aktion und gibst es direkt danach aus für eine Boss-Transformation. Forze über deine Auffassung von Hip-Hop, lacht doch jeder, denn für dich ist Deutschland sinnerlich besser Rapper, Kollege. Du bist eines dieser Kinder, die mir hinterher laufen und mich ganz schüchtern fragen, ihnen ihre Kippen zu kaufen. Wenn man im Freestyle-Battle One-on-One auf dich stresst, dann trifft, hältst du dir verschreckt die an vor dem Mund, so wie Sierra Kiss und du machst Wacker, Hashtag Lines, das macht dich fett und gay und du bist richtig lehrreich. Rap-Update.